Ich weiß, dein Leben geht vorbei. Du bist nur ein weiterer Fall in der Polizeimordkartei. Deine Seele ist befreit, befreit von deinem Leid. Ich bin erst wieder zufrieden, wenn ich durch die Kehle schneid. Lass dich bluten wie ein Schwein, auf dem Schlachthof hingerichtet. Keiner hört dich schreien, wenn es mit dem Messerstich geht. Weil du einfach nur ne Bitch bist, musst du sterben für dein Gott. Gefesselt auf ein Stuhl verpasse ich die Elektroschocks. Denn alles kommt zurück, es ist nur ne Frage der Zeit. Ich biss in deine Fresse das, was von dir übrig bleibt. Abgetrennte Körperteile, Haut in keiner Schöpferdach. Bevor ich dich vergrabe, landest du im Plastiksack. Irgendwann kommt dieser Tag in einer Gasse abgefangen. Das, was ich dann mit dir mache, übersteigt deinen Verstand. Aufgehangen am Kruzifix hängt nun die alte Nutte da. Schwarze Messe im tiefen Wald, heute war wohl dein letzter Tag. Mit dem Skalpell geht es schnell. Dein Gesicht wird aufgeschnitzt. Ich hol dich schon.